Wald rief der Amsel Schlaf, und wir zwei sahen Hand in Hand auf das blühende Land. Denkst du dran, wie ich damals dein Herz gewann, auf der Bank dort im Waldesaum, und ich sprach wie im Traum: Es wird in 100 Jahren wieder so ein Frühling sein, genauso schön, mein Schatz, wie heute. Vielleicht steht dann noch unsere alte Bank im Sonnenschein, doch die dort sitzen, das sind leider andere Leute. Drum lass uns nicht nach fernen Tagen fragen, noch bleiben wir ein gutes Weilchen hier. Und wird in 100 Jahren wieder so ein Frühling sein, es kann nicht schöner sein als heute mit dir. Sonderbar, dass es 1000-mal Frühling war, dass vielleicht hier ein Pärchen saß, das man längst schon vergaß. Sonderbar, so ergeht es auch uns sogar. Einmal leuchtet die Sonne her, doch sie sieht uns nicht mehr. Es wird in 100 Jahren wieder so ein Frühling sein, genauso schön, mein Schatz, wie heute. Vielleicht steht dann noch unsere alte Bank im Sonnenschein, doch die dort sitzen, das sind leider andere Leute. Drum lass uns nicht nach fernen Tagen fragen, noch bleiben wir ein gutes Weilchen hier. Und wird in 100 Jahren wieder so ein Frühling, es kann nicht schöner sein.